28. Kapitel. Freimaurerei, Zionismus, Kommunismus, Spartakismus, Bolschewismus. Die kriegshetzerische Tätigkeit der Weltfreimaurerei, namentlich der französischen, italischen, englischen und serbischen Logenbrüder, wird heute auch schon von deutschen Freimaurern ohne weiteres zugegeben. Nur findet mancher einen Widerspruch darin, dass die jüdische Freimaurerei an der Seite des judenfeindlichen Zarentums den Krieg gegen die Mittelmächte unterstützt haben soll. Aus amerikanischen Freimaurerblättern geht hervor, dass die dortigen Freimaurer für Russland gar nichts übrig hatten und daher bei ihrer Werbetätigkeit für den Kriegseintritt Amerikas die Losung ausgaben, von Russland überhaupt nicht zu sprechen. Tatsächlich wurde in den Logenzeitungen Amerikas stets nur die Unterstützung Englands und Frankreichs verlangt, von Russland dagegen war nie die Rede. Dass verschiedene Auffassungen und Bestrebungen in der Entente-Freimaurerei bestanden, steht außer allem Zweifel. Die russische Großfürstenloge war auf den Gedanken eingeschworen, die Mittelmächte zu vernichten, Konstantinopel zu erobern und der neuslawischen Staatsidee, wie sie der Hochgradmaurer Dr. Karl Kramarsch vertrat, zum Siege zu verhelfen. Ganz anders die jüdischen Freimaurerlogen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sie sich in Russland im Geheimen mächtig entwickelt und wünschten nichts sehnlicher als den völligen Zusammenbruch der zaristischen Herrschaft. Dies war ihr Streben während der ersten Kriegsjahre. Nach Erreichen dieses Zieles sollten alle Throne Mitteleuropas gestürzt werden. Ihre Absicht war, die deutschen Fürsten durch die Deutschen selbst vertreiben zu lassen, doch sollte schließlich die deutsche Revolution durch eine rein jüdische abgelöst werden. Die jüdische Revolution sollte mit einer Schreckensherrschaft einsetzen, um einen blinden und unbedingten Gehorsam zu erzwingen. Gewalt und Hinterlist, Bestechung, Verrat und Betrug wären geeignete Mittel dazu. Aus der jüdischen Revolution würde das Chaos entstehen, ein Zustand vollständiger Gesetzlosigkeit. Schließlich würden die Völker genötigt sein, ihnen, den Juden, freiwillig die Weltherrschaft anzubieten. All dies scheint auf den ersten Blick ein im höchsten Grad unglaubwürdiger, abenteuerlicher Plan zu sein. Und doch, wer die Verhandlungsberichte des ersten Zionistenkongresses gelesen hat, der 1897 in Basel abgehalten wurde, denkt darüber anders. Die Berichte über die 24 Sitzungen wurden zwar streng geheim gehalten, gelangten aber durch einen Vertrauensbruch in die Hände der russischen Regierung. Die Urschrift ist französisch. An verschiedene zuverlässige Personen wurden dann Abschriften gegeben, darunter auch an den Gelehrten Nilus, der sie im Jahre 1901 ins Russische übertrug. Die erste russische Auflage der Sitzungsberichte der Weisen von Zion erschien 1902. Nilus ist kein Deckname, sondern der Name eines gewissenhaften russischen Gelehrten, der gegenwärtig etwa 70 Jahre zählt und in der Ukraine lebt. Seither erschienen noch eine ganze Anzahl verschiedener Ausgaben, die textlich bis auf Nebensächlichkeiten übereinstimmen und von verschiedenen Herausgebern stammen. Nilus selbst ließ 1917 eine dritte Auflage im Kloster des heiligen Sergius bei Moskau herstellen. Sie war bereits im Eisenbahnwagen verladen, um dem Buchhandel übergeben zu werden, als eine Rotte Bewaffneter den Bahnhof stürmte, den Wagen öffnete, die ganze Auflage auf die Straße warf und dort verbrannte. Zur selben Zeit ließ der Jude Bruder Kerensky, der eben ans Ruder gekommen war, in allen Buchhandlungen von Moskau, Petersburg usw. so nach den Sitzungsberichten der Weisen von Zion forschen und alle Stücke beschlagnahmen, die vorgefunden wurden. Dessen ungeachtet fanden einige Bücher den Weg nach Deutschland und wurden ins Deutsche übersetzt. Das Werk erschien 1919 unter dem Titel »Die Geheimnisse der Weisen von Zion«. Der deutsche Übersetzer und Herausgeber Gottfried zur Beek betont, dass die Echtheit der Berichte von Juden und Freimaurern niemals angezweifelt worden sei, wohl aber seien die früheren Auflagen der Übersetzung des Nilus und der Bruder Buchni von den Juden größtenteils aufgekauft und vernichtet worden. Was sich nun seit jener ersten Niederschrift des Nilus ereignet hat, der Weltkrieg selbst und der Zusammensturz der Throne in Russland, Österreich, Ungarn und Deutschland, das von kommunistischen Freimaurern erstrebte Chaos, aus dem sich ihr seit 200 Jahren geplanter Menschheitsbund unter freimaurerisch-jüdischer Leitung entwickeln soll, liegt heute so furchtbar klar zutage, dass man diese Sitzungsberichte der Weisen von Zion gewiss einer eingehenden Betrachtung unterziehen darf. Dass die Juden den Kampf um die Weltherrschaft aufgenommen haben, ist heute für jeden, der nicht mit Blindheit geschlagen ist, in die Augen springend. Und es ist nur die Bestätigung einer Tatsache, wenn die Weisen von Zion in ihren vertraulichen Verhandlungen mit größter Offenheit einbekennen: Wir, die Juden, verfügen über einen unbändigen Ehrgeiz, brennende Habgier, schonungslose Rachsucht, unerbittlichen Hass. Die Grundsätze, die sie bei ihrer Weltherrschaft anwenden wollen, sind den Eingeweihten nicht neu, jedoch so bemerkenswert, dass jeder Nichtjude sie kennenlernen soll. Wer regieren will, muss mit Verschlagenheit, List, Bosheit und Verstellung arbeiten. Hohe sittliche Eigenschaften, Offenheit, Ehrbarkeit, Ehrlichkeit sind Klippen der Staatskunst, denn sie stürzen die Besten vom Throne, wenn sich der Feind anderer und wahrhaft wirksamer Mittel bedient. Die Juden geben, wenn sie unter sich sind, ohne weiteres zu, dass Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit nur hohle Schlagworte sind zur Betäubung und Betörung der christlichen Völker, die in vollkommener Abhängigkeit von den jüdischen Alleinrechten, den Monopolen, gehalten werden müssten. Offen erklären sie, wir, die Juden, haben dem Staatskörper das Gift der Freiheit eingeimpft. Heute, 1897, sind alle Staaten von einer tödlichen Krankheit der Zersetzung des Blutes befallen. Wir brauchen nur noch auf den letzten Todeskampf zu warten. Im jüdischen Reich wird selbstverständlich von Freiheit und von Rechten der Nichtjuden keine Spur mehr zu finden sein.